2. Wörter bauen. Sprechen Sie laut nach. Saft. Orangen. Orangensaft. Saft. Tomaten. Tomatensaft. Kaffee. Eis. Eiskaffee. Kaffee. Milch. Milchkaffee. Tee. Eis. Eistee. Lehrerin. Deutsch. Deutschlehrerin. Nummer. Telefon. Telefonnummer. Buch. Telefon. Telefonbuch. Kurs. Deutsch. Deutschkurs. Kurs. Englisch. Englischkurs.